Und jetzt schau mich an. Yeah, das bin ich, schau mich an. Und jetzt schau mich an, ich bin gut aussehend, sportlich, schlau. Ein Traum von Mann, jede Frau schaut mir nach, aufgepasst, ich beachte sie. Und ein Traum wird wahr, tausend Dank an dich. Du miese Schlampe, nach der Trennung wurde vieles anders. Kein Druck, kein Zwang, keine Verräterin, die nicht ehrlich ist. Und mehr als zigmal Fremdverkehr einen Kerl gekriegt hat. Ich hab gemerkt, wie wert du's bist. Welchen Player wärst du auch kein nennenswertes Flittchen, du bist nichts. Und danke, fick mit meinem Herzen, aber nicht mit meinem Namen. Mein Stolz brichst du nicht, es bringt dir nichts. Du bist nicht die für mich, du bist ne Bitch und nichts mehr. Doch ich hab gelernt, tears don't fall anymore, weil ich dich vergessen hab und es ist wahr. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Verpiss dich, ich stech top gestylt aus der Menge raus. Tausend Jungs außen rum, doch keiner kennt die Clowns. Die Welt dreht sich um mich, seit ich Single bin. Es gibt keinen anderen, der so wichtig ist. Ich führe nen Lifestyle von den Player träumen. Jede zweite wäre gern die Freundin von mir. Für dich bin ich unerreichbar. Die Wunden zeigen dir, du solltest es nicht wagen, es zu bunt zu treiben. Kein Funken Einsicht von meiner Seite, weil sich um mich genug heißgezeilte Weiber streiten. Ey, du weißt nicht, dass Liebe zu viel von mir ein Teil ist, den du Scheißbitch einfach zerrissen hast, weggeworfen, draufgetreten. Doch du lernst nicht aus den Fehlern. Doch ich hab gelernt, tears don't fall anymore, weil ich dich vergessen hab und es ist wahr. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Jetzt hau einfach ab, komm nicht zurück. Ja, ich wünschte Glück in deinem weiteren Leben. Verpiss dich.